1. Danach sprach Jesus zu der Menschenmensch und zu seinen Jüngern. 2. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf den Lehrstuhl des Mose gesetzt. 3. Deshalb sollt als befolgen und tun, was sie euch lehren, doch richtet euch nicht nach ihren Taten, denn sie reden zwar davon, handeln aber nicht danach. For, sie binden schwer lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern, doch sie selbst sind nicht bereit, dies Ordner mit einem Finger anzurühren. 5. All ihr Handlungen dienen dazu, von den Menschen gesehen zu werden, sie tragen breit Gebetsriemen und lange Quasten in ihren Gewanden. 6. Sie leiben die Ehrenplatz bei Festmahlen und die Vordesten sitze in den Synagogen. 7. Ebenso scharzen sie erfurchtig begrüßen auf den Marktplatzen und lassen sich gern von den Menschen Rabbi nennen. 8. Absolut euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer und allseid Bruder. 9. Nennt euch niemanden auf Erden euren Vater, denn nur einer ist euer Vater, namlich der im Himmel. 10. Lasst euch auch nicht Führer nennen, denn nur einer ist euer Führer, namlich Christus. 11. Der Grost unter euch soll jedoch euer Diener sein. 12. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 13. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Verschlich ist den Menschen das Himmelreich, denn selbst betretet es nicht und hindert diejenigen darin, die es betreten wollen. 14. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Plundert die Häuser der Witwen aus und verrichtet zum Schein lange Gebet, dafür werdet ein umso hartes Gericht erfahren. 15. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Dirt reist Meer und Land, einen einzigen Proselyten zu gewinnen, und wenn in gewonnen hat, macht in zu einem kind der Holly, das doppelt so schlimm ist wie selbst. 16. Wehe euch, blinden Leiter, die sagt, wer beim Tempel schwört, des sein Eid ist nicht bindend, wer aber beim Gold des Tempel schwört, der ist in seinen Eid gebunden. 17. Narren und Blinden. Was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold highlight? 18. Und weiter, wer beim Alter schwört, des sein Eid ist nicht bindend, wer aber bei der Opfergabe schwört, die darauf liegt, der ist in seinen Eid gebunden. 19. Blinden. Was ist denn wichtiger, die Opfergabe oder der Alter, der die Opfergabe highlight? 20. Wer also beim Alter schwört, der Schwert bei ihm und bei allem, was der Rauf dargebracht word. 21. Und wer beim Tempel schwört, der Schwert bei ihm und bei Gott, der darin wohnt. 22. Und wer beim Himmel schwört, der Schwert beim Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. 23. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Geb den Zenten von Mins, Dill und Kimmel, Wernick lassigt aber die wichtigeren Gebot des Gesetzes, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Dies Dinch hattet tun sollen, one die anderen zu Wernick lassigen. 24. Blinden Leiter. Siebt Mucken aus, verschluckt aber ein Kamel. 25. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Reinigt Becher und Schüssel von Ossen, doch innen sind sie volle Gie und Maßlosigkeit. 26. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das in ihr des Bechers, damit auch sein Ossias rein word. 27. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Gleicht weiß getunchten Graben, die von Ossen schon aushen, innen aber volle Toten nacken und jeder Art von Unreinheit sind. 28. Ebenso erscheint von Ossen den Menschen als gerecht, doch in Elixide volle Huschle und Gesetzlosigkeit. 29. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler. Errichtet die Graber der Propheten und schmack die Denkmäler der Gerechten. 30. Und sagt, hatten wir in den Tagen unsere Vater gelebt, so hatten wir uns nicht im Blut der Propheten schuldig gemacht. 31. Damit bestätigt jedoch selbst, dass die Natch kommen. Der aside, die Propheten ermordet haben. 32. So full den das Maß der Schuldige Vater wohl. 33. Schlangen, Nattenbrot. Why wollte dem Gericht der Holly entfliehen? 34. Die Schaldsende ich profiten, weise und schriftgele zu uke. Einige von ihnen werdet ertoten und kreuzigen, ander in ihren Synagogen geißeln und von stad zu stad verfolgen. 35. Dies geschieht, damit all das unschuldig blut, das auf der Erde vergossen word, über uke kommt, vom blut des gerechten Abel bis zum blut des Zacharias, des Sohns des Berechias, den erzwischen Tempel und Alter ermordet hat. 36. Warlich, ich sei Duke, all dies word über dies Generation kommen. 37. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten totest und die zu dir Gesandten steinigst. Why oft wollte ich den Kinder sammeln, so why ein Henny ihr Küken unter ihr Flügel sammelt, aber hat es nicht gewollt. 38. Seht, ihr Haus word verlassen und verweis sein. 39. Den ich sei Duke, werdet mich von jetzten nicht mehr sehen, bis sagt, gesegnet sei, der die kommt im Namen des Herrn.